بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Das heutige Thema lautet, hat die folgende Überschrift: باب ما جاء في اللوم. Das heißt, wir sprechen über ein Wort, was viele Leute aussprechen. Das bedeutet wenn oder falls. Und gemeint ist einfach die Thematik, inwiefern darf man sagen, als Muslim, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es so und so gewesen. Das ist die Frage, weil es stellt sich halt die Frage, es gibt verschiedene Situationen, in denen man das Wort wenn verwendet. Und wir werden uns da die verschiedenen Möglichkeiten anschauen. Und manche davon sind eben halal und manche sind haram sogar. Okay. Und zum Beispiel, die erste Möglichkeit, dieses Wort lau zu verwenden, ist, indem man die erste Möglichkeit, dass man das Wort wenn verwendet, sprachlich, ist, dass man es verwendet, sich gegen die Scharia aufzulehnen. Ja, um sich gegen die Scharia aufzählen. Zum Beispiel, als die Heuchler nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einen Feldzug gehen wollten, haben sie gesagt, لو أطاعونا ما قتلوا. Also es war so, dass sie haben den Leuten natürlich empfohlen, geht nicht mit dem Propheten raus, wenn ihr kämpft, dann kann sein, ihr sterbt und weiß nicht was, unterlässt eure Familie und kann sein, ihr werdet verletzt und so. Und dann, nachdem die Muslime dann, dass es einige natürlich gefallen sind, logischerweise bei jeder Schlacht auch, dann haben die Heuchler gesagt, hätten sie uns gehorcht, wären sie nicht umgebracht worden. Ja, also ihr wisst jetzt, es geht um diese Form des Konjunktives, es geht um Bedingungssätze, Konditionalsätze nennt man das nicht wohl. Und hätte. Oder wenn sie nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen wären, dann wären sie nicht gestorben. Ja. Und natürlich, das war in der Schlacht von Uhud, und da war es ja so, dass Abdullah ibn Ubay ist dann mit circa einem Drittel der Armee nach Hause zurückgekehrt. Das heißt, er ist mit denen also raus, auf dem Weg zu Uhud, und bei Uhud war es ja so, dass die Muslime zunächst einmal eine Niederlage erlitten haben. Und weil ja viele Leute gefallen sind, da ist ja dieses berühmte Ereignis passiert da mit dem Speerwerfern und so, oder Bogenwerfen. Und dann hat, und auf jeden Fall, weil da halt viele gefallen sind, da haben die Heuchler gesagt, naja, siehst du, wären sie mit uns nach Hause gegangen, hätten sie auf uns gehört, dann wären sie nicht gestorben. Ja. Und sie natürlich vergessen viele Sachen dabei, sie vergessen dabei, dass es geht ja nicht um Leben und Tod. Also es geht nicht darum, dass man weiterlebt. Dann natürlich geht man nicht zum Kampf, wenn es darum geht, ja. Es geht um Jannah. Egal wie, Hauptsache man gehorcht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn man ihm gehorcht und man befindet sich auf seinem Weg, dann, wenn er sagt, du musst hinausziehen, ziehst du hinaus. Wenn er sagt, du musst nicht, du darfst nicht, dann darfst du nicht. Ja? Und deswegen, es geht nur darum, dass man eben gehorsam ist, Allah und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber, das war's. Ja? Wie dem auch sei, 70 der Muslime sind eben dabei gefallen, und dann haben die Heuchler eben gesagt, naja, hätten sie uns auf uns gehört und wären sie zurückgekehrt, so wie wir zurückgekehrt sind, dann wären sie nicht umgekommen. Ja? Und das ist natürlich eine Auflehnung gegen die Scharia. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Verkünder der Scharia, er hat zu den Muslimen gesagt, kommt hinaus, gegen die Mushrikin kämpfen. Ja? Und deswegen, wenn man ihm gehorcht, dann ist es gut, egal wie es weltlich gesehen ausgeht. Ja? Weil derjenige, der für Allah subhanahu wa ta'ala hinauszieht, unter Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder Befehl unter einem rechtschaffenen Führer, dessen Ende ist gut, egal wie es ist, egal ob er stirbt oder egal ob er weiterlebt. Und hier heißt es dann im Vers, Allah sagt im 168. Vers, da heißt es, diejenigen von ihren Brüdern sagten, während sie selbst daheim sitzen blieben, wenn sie uns gehorcht hätten, wären sie nicht getötet worden. Sag, so wehrt den Tod von euch selbst ab, wenn ihr wahrhaftig seid. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihnen, wenn ihr behauptet, 168, in Surat Al-Imran, Surat Nummer 3, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihnen, also erst einmal, das Wunder ist natürlich hier, was man sehen muss, was natürlich den Iman des Propheten sallallahu alaihi wasallam stärkt und den Iman stärkt von den Gläubigen. Allah erzählt hier etwas, was passiert in Medina, in der Stadt, sei Uhud ist ja neben dran, aber erzählt etwas, was die Heuchler zu Hause unter sich sagen. Und erzählt seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam dies. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wusste, was andere Leute gesagt haben, wo er nicht dabei war. Ja? Aber Allah war dabei. Ja. Und Allah sagt zu ihnen, ihr behauptet, dass wenn sie nicht hinausgegangen wären, wären sie nicht gestorben. Das ist eure Argumentation. Dann sagt Allah zu ihnen, wenn ihr wirklich euch eurer Sache sicher seid, okay, sobald der Todesengel zu euch kommt, wehrt ihn von euch ab. Was Allah damit sagen will, ist, wenn der Tod zu dir kommt, er wird sowieso kommen. Und die Leute, die ja gestorben sind in der Schlacht von Uhud, die wären sowieso zu diesem Zeitpunkt gestorben. Ob an diesem Ort oder woanders, da wo es bestimmt ist, dass sie sterben werden, werden sie sterben. Unabhängig davon, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen gesagt hat oder nicht. Der Unterschied ist nur, wenn sie das machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dann sind sie hinausgegangen und gestorben, während sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorsam waren. Und wenn sie ihm nicht gehorcht hätten, wären sie an dieser Stelle ebenfalls gestorben, aber als ungehorsame Menschen. Das ist die einzige Sache. Ja? Und deswegen also was ist kein Argument von ihnen, da was ist ein Rückzieher zu machen. Ja? Und diese Ayat gehen ja viel, um die Schlacht von Uhud. Ja? Guck mal, was Allah sagt im 154. Vers. Im 154. Vers. Über die gleiche Sache. Damit die Leute wissen, das, was Allah bestimmt hat, Al-Qadr, das wird sowieso passieren. Egal, ob ihr gehorsam seid oder nicht. Guck mal. Im 154. Vers sagt er über die Heuchler, sie halten in ihrem Innersten verborgen, was sie dir nicht offenlegen. Sie sagen, in ihrem Innersten, ja? Sie sagen, wenn wir etwas von der Angelegenheit zu entscheiden hätten, das heißt, hätten wir mitbestimmen können, ob wir kämpfen oder nicht kämpfen oder so, würden wir hier nicht getötet. Würden wir hier nicht getötet, das heißt, wir werden hier nicht getötet worden. Sag, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen sollten. Verstanden? Nochmal. Das heißt, Allah sagt nochmal, ich versuche. Wenn, also sie sagen, hätten wir mitbestimmen können, dann wären wir nicht getötet worden an dieser Stelle in Uhud. Sie sprechen über sich und ihre Leute, die gestorben sind natürlich, ja? Deswegen wir. Die leben natürlich noch, ja? Aber sie sprechen über ihre Glaubensbrüder, über ihre Brüder in der Heuchelei. Dann sagt Allah, sag zu ihnen, auch wenn ihr in euren Häusern geblieben wärt, wären diejenigen von euch, für die Allah bestimmt hat, dass sie sowieso sterben werden, an die Stelle erschienen, wo sie jetzt gestorben sind. Das heißt, Allah hat bestimmt schon, du wirst genau an dieser Stelle in Uhud sterben. Wenn ihr nicht mitgegangen wärt, aufgrund des Befehls des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hätte Allah irgendeinen anderen Grund geschaffen, warum du hinausgehst und zu dieser Stelle kommst und genau an dieser Stelle sterben wirst. Wie gesagt, der Unterschied war nur, der eine gehorcht, der andere gehorcht nicht. Und deswegen nochmal der Vers. Wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie jetzt tatsächlich als Gefallene gestorben sind, liegen sollten. Ja? Damit Allah prüfe, was in euren Brüsten ist, und herausstellt, was in euren Herzen ist. Ja, Allah will sehen, wer es ist, diejenigen, die alle behaupten, wir sind gläubig. Alle Muslime, wenn sie so fragen, sind Muslime, sagt er ja. Glaubst du an Allah den jüngsten Tag? Ja. Tayyib. Jetzt kommt die Prüfung, jetzt stellt sich heraus, diejenigen, die behauptet haben, sie waren gläubig, nicht alle sind wirklich gläubig gewesen. Weil durch die leichteste Prüfung kommen sie schon vom Weg ab. Ja, das ist also hiermit gemeint. So, dann gehen wir weiter. Also, die zweite Art, wie man das Wort wenn verwenden kann, ist, indem man es verwendet, wie heißt es, um sich gegen Allahs Bestimmung aufzulehnen. Ist ähnlich wie die erste. Erste war, dass man sich gegen Allahs Gesetz auflehnt, ja, dass Allah befehlt das und sagen wir, nein, machen wir nicht. Und hätten sie uns gehorcht, wäre das nicht passiert. Das stimmt nicht, weil du hast immer das zu tun, was Allah von dir verlangt, unabhängig davon, was das Ergebnis ist. Und jetzt, die zweite Sache ist, indem man sich auflehnt gegen Allahs Bestimmung, gegen Allahs Qadar. Und dies ist ebenfalls haram, und das können wir lesen im 156. Vers, wieder, also aus Al-Imran, die gleiche Ayah, wo es heißt, O die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die ungläubig sind und von ihren Brüdern, wenn sie im Lande umhergereist sind oder sich auf einem Kreuzzug befunden haben, sagen, wenn sie bei uns geblieben wären, wären sie nicht gestorben und nicht getötet worden. Ja? Also die eine Sache, der Unterschied zwischen dem einen Fall und dem anderen Fall ist nochmal. Der erste Fall war, man will sich auflehnen gegen Allahs Bestimmung. Und das heißt, man sagt, wenn sie auf uns gehört hätten, dann wären sie nicht gestorben worden. Im Sinne von, hört nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist besser für euch. Ja, hört nicht. Die zweite Sache ist, geht nur um Al-Qadr oder Qadr. Sie glauben nicht daran, dass Allah, was er bestimmt hat, auf jeden Fall zutreffen wird. Und so verwenden sie das Wort wenn, indem sie sagen, wenn sie bei uns geblieben wären, wären sie nicht gestorben und nicht getötet worden. Ja, und aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern es war ja schon vorbestimmt, dass sie genau an dieser Stelle sterben wird. Die dritte Art, wie man das Wort wenn verwendet oder hätte und sowas, ist aus Reue. Aus Reue, und das ist ebenfalls haram, dass man es aus Reue verwendet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte, dass wir nicht uns selbst, also du wirst es, uns die Situation noch schlechter machen, als sie ist. Das heißt, dir passiert was Schlechtes und dann sagst du, ach, hätte ich doch das gemacht, dann wäre mir das nicht passiert. Ja, hätte ich doch den, es gibt diese Art von hätte, ja, ist nicht erlaubt, weil sie führt dazu, dass du dir selbst vorwirfst und dich selbst tadelst und dich selbst beschuldigst, dass etwas Falsches gemacht zu haben, und das macht dich dann noch trauriger, als du eigentlich warst, aufgrund des Problems, was passiert ist. Ja? Hätte ich das gemacht, dann wäre die Person vielleicht gerettet worden oder so etwas. Ja? Da sagst du, Qadar Allah wa ma sha'a fa'al, das heißt, Allahs Bestimmung, also das ist Allahs Bestimmung, sagst du, erledigt. Ja? Sag nicht einfach, hätte ich das gemacht und hätte ich nicht gemacht. Weil das ist ja der Vorteil an den Glauben, an Allahs Vorbestimmung, ist ja gerade, dass man nicht traurig ist, ja, oder dass man nicht so traurig ist, wie wenn man nicht daran glauben würde. Ja? Und das werden wir auch gleich sehen. Des Weiteren. Aber jetzt gucken wir erst mit einem Hadith an des Propheten, in dem er sagte, ich lese auf Arabisch erstmal vor, Ihris ala ma yinfa'uk wasta'im billahi wa la ta'jazan oder wa la ta'jaz und wa in asabaka shay'un fa la taqul law anni fa'altu kaza la kana kaza fa inna law taftahu amal ash-shaytan. Also, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sagte, sei eifrig nach allem, was dir nützt, und suche bei Allah Hilfe und sei nicht faul oder gib nicht auf. Und wenn dich etwas treffen sollte, dann sag nicht, hätte ich das und das getan, dann wäre das und das passiert. Denn das Wort wenn oder hätte öffnet nur die Tür für die Handlung des Shaitan. Also, diesen Hadith wollen wir noch einmal jetzt genauer uns anschauen. Erst einmal, wa alaikum salam. Sei eifrig nach dem, was dir nützlich ist. Okay? Alles, was dir im Guten, was im Diesseits und Jenseits hilft, sei eifrig danach. Und damit du zu diesem Ziel kommst, suche Hilfe bei Allah, dass er dir hilft, zu diesem Ziel zu kommen. Wala ta'jazan, ja, sei also nicht faul und gib nicht auf, sondern mach weiter. Und sollte dich dabei etwas treffen, irgendwas Schlechtes treffen, und du vielleicht kommst du nicht zu deinem Ziel, was du eigentlich wolltest, dann sag nicht, hätte ich das und das getan, dann wäre das und das passiert. Ja? Weil wie gesagt, wenn dich etwas Schlechtes trifft, dann bist du natürlicherweise traurig, dass du dieses Ziel nicht erreicht hast. Aber wenn du noch zusätzlich sagst, hätte ich das anders gemacht und dir vorwirfst, dass du was falsch gemacht hast, dann öffnet das die Tür für den Shaitan. Warum? Weil der Shaitan, wie Allah im Koran gesagt hat, will den Gläubigen traurig machen. Und das erreicht er genau dadurch, dass du diese Aussagen verwendest. Und was bringt denn das auch? Wenn du zum Beispiel eine andere Person siehst, vielleicht manchmal nicht, bezieht sich nicht auf einen selbst, sondern auf eine andere Person. Zum Beispiel, du kennst, du hast einen guten Freund und er macht irgendeinen Fehler. Und dann sagst du, und er ist traurig. Und du bist auch sauer, weil er diesen Fehler gemacht hat. Wenn du jetzt noch zu ihm zusätzlich sagst, Mensch, hättest du das und das gemacht, dann wäre das nicht passiert. Und kannst dich erinnern, hättest du den Fehler nicht gemacht und den auch nicht. Der andere denkt, halas, Mensch, was soll das? Ich weiß, dass ich falsch gemacht habe, also brauchst du mir nicht noch vor die Nase führen. Ja? Also das ist, wie gesagt, also es gibt Fälle, in denen man dadurch noch trauriger wird, als man eigentlich schon war. Ein weiteres Beispiel, jemand kauft etwas, wodurch er dachte, dass er dadurch irgendwie Gewinn machen wird, ein Objekt, und dann hat er aber Verlust gemacht und Minusgeschäft gemacht, und dann sagte er, hätte ich lieber was anderes gekauft, dann hätte ich eben diesen Verlust nicht erlitten, und er sagt dies aus Reue, wie gesagt, weil er eben traurig ist darüber. Und das ist natürlich öfter passiert, und das soll man nicht machen. Der vierte Situation ist, indem man das Wort lau, also das Wort wenn oder hätte, verwendet, um seine eigene Sünde zu rechtfertigen. Ja, das haben die Mushrikin gemacht. In Surat Al-An'am, Vers 148 lesen wir, lau sha Allahumma ashrakna. Sie sagen, wenn Allah gewollt hätte, hätten wir keinen Schirk gemacht. Also sie rechtfertigen ihren Schirk, den sie machen, dadurch, dass Allah es bestimmt hat. Sie sagen, Allah kann doch alles. Und Allah, wenn er will, dann macht er uns zu Muslimen. Er wollte aber, dass wir Muschrikin sind, also was sollen wir machen? Ja? Dass sie rechtfertigen ihren Schirk, dadurch, dass Allah das für sie bestimmt hat. Ja? Oder eine andere Ayah, Surat Zuchruf, Vers 20. Lau sha ar-Rahman ma abadnahum. Wenn der Allah gewollt hätte, hätten wir sie nicht angebetet. Ja? Und in diesem Zusammenhang passt nicht diese Diskussion, die stattgefunden hat zwischen Musa a.s. und Adam. Aber das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Ja? Weil ihr kennt ja den Hadith, wo Musa mit Adam spricht und zu ihm sagt, sinngemäß, wenn du nicht vom Baum gegessen hättest, dann wären wir nicht jetzt hier und so. Und der Adam begründet das mit Al-Qada und Al-Qadar, aber wir werden das gleich sehen, was er eigentlich damit wirklich gemeint hat. Fünftens, dass man sagt, hätte und wenn, im Sinne, dass man sich etwas wünscht. Und das kommt darauf an, was man sich wünscht. Wenn es gut ist, dann ist es gut. Wenn es schlecht ist, dann ist es schlecht. Zum Beispiel heißt es in einem Hadith, berichtet der Prophet sallallahu alaihi wasallam über vier verschiedene Leute, die bestimmte Sachen gesagt haben. Und einer von ihnen hat gesagt, auf Arabisch erstmal, لو أن لي مالا لعملت بعملي فلان. Er sagt, wenn ich Geld hätte, dann würde ich das Gleiche machen, was die Person so und so gemacht hat. Das sagen immer die Leute, die kein Geld haben, möglicherweise. Okay? Weil der, die anderen, die viel Geld haben, die machen irgendwas mit ihrem Geld, egal was. Und wenn es nur Horten ist, Staunen ist, das Geld behalten. Aber irgendwas machen sie mit ihrem Geld. Und dann sagt er, wenn ich so viel Geld hätte wie die Person so und so, würde ich genau das Gleiche machen wie sie. Also wenn es gut ist, natürlich, im positiven Sinne, sie wird zu Allah sagen, oh Allah, wenn ich reich wäre wie der da, dann würde ich so viel spenden und weiß nicht was mit dem Geld machen. Und würde ich dafür sorgen, dass jedes Jahr 5 Leute durch meine, auf meine Kosten Hajj machen können und so weiter. Und jedes Jahr 10 Leute Umrah machen können. Ja? Aber, wenn er, es kann auch sein, er meint es schlecht. Er kann sein, es kann sein, dass er sagt, wenn ich Geld hätte, ah, dann würde ich auch in Urlaub gehen und da würde ich auch, es ist mir eine Yacht kaufen und auch ein Motorrad und auch eine Villa und weiß nicht was. Ja? Das heißt, er will sagen, ich würde auch verschwenderisch umgehen mit meinem Geld, wenn ich reich wäre. Okay? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, فهو بنيته فأجرهما سواء. فهو بنيته heißt, er bekommt das, was er beabsichtigt hat. فأجرهما سواء. Ihre beider Belohnung ist genau gleich. Ihre beider Belohnung ist genau gleich. Der eine, der gehandelt hat, ist genauso wie die Person, die nicht gehandelt hat. Und sie bekommt genau das Gleiche wie die Person, weil sie die gleiche Linie gehabt hat. Jetzt sollte aber die erste Frage auftauchen, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass du dadurch, dass du sagst, oh Allah, hättest du mir so viel Geld gegeben wie die Person so und so, dann würde ich genauso handeln wie sie. Nehmen wir den ersten Fall. Du sagst, oh Allah, hätte ich so viel Geld wie die Person so und so, dann würde ich auch so viel Geld spenden. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir genau die gleiche Belohnung wie die Person so und so. Aus dieser Hadith gibt es andere dazu. Ja? Wie kann das sein? Das ist ganz einfach nur aus Allahs Gunsterweisung. Allahs Rahma, seine Ni'ma ist so groß, dass er dir das Gleiche gibt, nur dadurch, weil du ein gesundes Herz hast und Allah im Herzen zeigst, du würdest eigentlich genauso handeln, nur Allah, weil du hast mir nicht das gegeben, deswegen kann ich es nicht machen. Das kann man verstehen. Aber jetzt die zweite Sache ist, jemand sagt, oh Allah, wenn ich so viel Geld hätte wie die Person so und so, würde ich auch so verschwenderisch sein wie er. Und Allah wird dich auf die gleiche Stufe machen im Yawm al-Qiyamah und dich als Verschwender bestrafen. Wie kann das sein? Das heißt, du wirst bestraft für eine Tat, die du nicht getan hast? Ah, die Antwort darauf ist gar nicht so schwer. Die Taten, es gibt nicht nur Taten, mit, wie gesagt, mit den Körperteilen und mit was spricht, sondern die Taten des Herzens zählen, hier in diesem Fall. Warum? Weil ihr wisst doch auch, dass was hält ihr von einem Muslim, der in seinem Herzen, also ein Muslim äußerlich, er ist eigentlich kein Muslim, aber innerlich in seinem Herzen ist er der größte Kafir, den es gibt. Oder ein anderes, ein deutscheres Beispiel. Eine Person, sie betet und fastet und alles mögliche und im Herzen sagt sie, ich mache das alles eigentlich nur, weil die Leute um mich herum dazu zwingen, weil ich muss mitmachen und wenn ich nicht beten würde, die anderen Leute würden mich komisch angucken. Das ist ein Heuchler. Das ist die größte Heuchelei. Ja? Das heißt, in Wirklichkeit in seinem Herzen, seine Handlung im Herzen hat schon stattgefunden. Sein Kufr im Herzen hat schon stattgefunden. Ja? Er ist gar kein gläubiger Mensch mehr. Ja? Und deswegen, die Taten des Herzens kommt drauf an. Ja? Die Gelehrten haben die Taten des Herzens in verschiedene Stufen geteilt. Eine Stufe ist, die Stufe, von der wir vielleicht am meisten reden, indem wir sagen, oh Allah, oder wenn wir im Herzen was im Herzen haben, wir würden, soll ich sagen, gerne eine bestimmte, wie wir gerade gesagt haben, wir würden gerne eine bestimmte Tat machen und wir können sie aber nicht tun. Okay? Und dann wird, ich gehe um eine Sünde jetzt, ja? Du möchtest eine Sünde tun, ja? Du möchtest eine Sünde tun, Du hast diesen Wunsch, es zu tun, aber es hat sich in deinem Herzen nicht fest, du hast den Wunsch zu tun, das heißt, du begehrst die Sünde, das will ich damit sagen. Du begehrst die Sünde, aber du hast noch nicht vor, die Sünde auch umzusetzen. Okay? Dann ist es dann ist es wie der Prophet sagt, im Hadith gesagt hat, dass wenn man also vorhat, eine Sünde zu tun und dann sie nicht tut, dann wird man dafür belohnt, dass man sie nicht getan hat. Aber wenn du sie vorhast, in deinem Herzen zu tun und du zeigst Allah in deinem Herzen, ich will die Sünde unbedingt tun, sobald ich die Möglichkeiten bekomme, dann ist das Gleiche, als hättest du die Sünde getan. Ja? Und deswegen, wie gesagt, wer Leuten ähnelt, der gehört zu ihnen, ja, und auch im Herzen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das heißt, der bekommt das, was er beabsichtigt hat, ihre beide Belohnung ist gleich, der das getan hat und der sich gewünscht hat, und über die zweite Person sagt er, er bekommt auch, was er beabsichtigt hat, seine Last wird die gleiche sein wie die der anderen Person. Die sechste Art, das Wort laut zu verwenden, ist einfach, den man es verwendet, um etwas mitzuteilen, ohne eine von diesen Kategorien, die wir vorher gesagt haben. Einfach, man teilt etwas mit, wie es wäre, wenn etwas anders gewesen wäre. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst gemacht. Er hat gesagt, ich muss erst erklären, worum es überhaupt geht. Und zwar, ihr wisst, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Hajj einmal gemacht. Okay? Und es gibt drei Formen von Hajj, und die eine Form nennt man Qarin oder Qiran, Entschuldigung, Qiran. Und die Person, die es macht, ist Qarin. Okay? Er hat die Form von Qiran Hajj gemacht. Es gibt noch Tamattu und es gibt Ifrat. Ja? Ich nehme an, die meisten Leute, die heutzutage, was ist gerade von Deutschland oder aus dem Ausland also kommen, die machen Tamattu. Das heißt, die machen erst eine Umrah und dann sind sie fertig und dann machen sie eine Hajj. Das ist Tamattu. Ifrat, das bedeutet, du brauchst nur Hajj. Und die Form, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, das ist Qiran, das bedeutet, du machst beides gleichzeitig, mehr oder weniger, okay? Du machst es gleichzeitig. Und jetzt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Qiran gemacht. Und er hat aus Medina sein Opfertier mit sich gebracht. Wenn man Qiran macht oder Tamattu macht, muss man ein Opfertier mit sich nehmen. Das nennt man auf Arabisch Hadi. Und dann ist die Sahaba radiallahu anhum, die wollten natürlich genau das gleiche machen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Logischerweise, du gehst mit und möchtest die gleiche Form von Hajj machen wie er. Aber nicht alle Sahaba haben ein Tier mit sich genommen. Sondern manche sind einfach so mitgegangen. Haben gesagt, ich gehe ohne Tier, ich könnte es nicht leisten zum Beispiel. Fertig. Dann, als sie dort waren oder unterwegs, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gesagt, wer kein Tier dabei hat, soll eine Umrah machen und danach Hajj machen. Das heißt, soll Tamattu machen. Eine andere Form, als der Prophet sallallahu gemacht hat. Aber die wollten das nicht. Die wollten genau das gleiche machen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aber die Regelung lautet, wenn du dein Hadi, dein Opfertier mitgenommen hast von zu Hause, darfst du nicht aus deinem Weihezustand, der Zustand, den du bist, dieser Muhrim-Zustand, Ihram-Zustand, du darfst nicht aus ihm rausgehen, aus diesem Zustand des Pilgers, darfst du nicht rausgehen, bis dein Tier geopfert ist. Und wann wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Qarin sein Tier opfern? Naja, am Opfertag. Und die anderen Sahaba, radiallahu anhu, die kein Tier dabei hatten, sie hatten keins zu opfern. Okay, deshalb brauchen sie auch nicht warten. Deswegen hat er zu ihnen gesagt, ihr sollt Tamattu machen. Ihr sollt erst Umrah machen und danach Hajj. Und dann haben die Leute zu ihm gesagt, ja, aber du machst anders als wir und wir wollen das gleiche machen wie du. Und dann hat der Prophet gesagt, لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سخت الهدي ولا أحللت معكم. Dann sagt der Prophet, wenn ich noch vor mir hätte, was bereits geschehen ist. Das heißt, wenn ich jetzt noch die Wahl hätte, wenn ich jetzt nochmal neu von Medina laufen würde, ja, und dann würde ich mich entscheiden, mein Tier nicht mitzunehmen. Hätte ich mein Hadi nicht aus Medina mitgenommen. Und dann hätte ich mit euch Ihlal gemacht oder Tahallul gemacht. Das heißt, ich hätte mit euch erstmal eine Umrah gemacht, raus und dann Hajj. Aber ihr habt kein Tier dabei, deswegen macht ihr das. Und ich darf das nicht machen, weil ich bin Qarin und das war's. Ja. Natürlich, Also warum nicht? Also wer jetzt nicht, wem das jetzt zu schnell war mit Tamattu und Hadi und was nicht was, das kann man sich aneignen und lernen, was das alles bedeutet. Aber zusammenfassend für uns, wir wollen ja eigentlich hauptsächlich hier die Aqida lernen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, wenn das, was bereits geschehen ist, noch vor mir liegen würde, wenn, sagt er, wenn, dann hätte ich das auch so gemacht wie ihr. Aber es geht nicht. Ja? Das heißt, er begründet hier seine Handlung mit einem Gesetz Allahs. Fertig, darf mich jetzt machen. Ja? Deswegen, wir sagen auch, kannst du gerne sagen, jeden Tag, wenn du nachdem du in der Moschee gebetet hast, sagst du, wenn ich nicht in der Moschee gewesen wäre, dann hätte ich zu Hause erstens meine Zeit verschwendet. Kannst du es gerne sagen. Okay? Das stimmt überein mit der Scharia. Okay. Und dann erwähnt der Autor, also die Ayah, die wir eigentlich schon angesprochen haben, in Surat Al-Imran 154, يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا. Das heißt, hätten wir etwas in der Angelegenheit zu mitbestimmen gehabt, dann wären wir hier nicht ermordet worden. Die Ayah haben wir bereits also erwähnt. Und auch sagt der Autor, الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا. Diejenigen, die zu ihren Brüdern sagten und selbst daheim sitzen geblieben sind, hätten sie auf uns gehorcht, dann wären sie nicht umgebracht worden. Und ihre Brüder, ist hier offensichtlich gemeint, ihre Brüder in der Heuchelei. Ja? Weil es gibt verschiedene Arten von Brüderschaft, Geschwisterschaft. Du kannst mein Glaubensbruder sein, du kannst mein leiblicher Bruder sein, du kannst mein Halbbruder sein, du kannst mein Bruder sein, weil du aus dem gleichen Stamm bist. Ja? All diese Sachen gibt es also, kann man sagen, aber hier ist offensichtlich gemeint die Geschwisterlichkeit in der Heuchelei. Ja. Jetzt fragt man sich, was hat das Ganze mit At-Tawhid zu tun? Ganz einfach, wie man sich vorstellen kann, wenn man dieses Wort wenn und hätte falsch verwendet, dann ist es ja ein Mangel an deinem Glauben in Bezug auf Al-Qadr. Und es bedeutet in Wirklichkeit, dass du nicht zufrieden bist mit dem, was Allah bestimmt hat. Und Allah ist dein Herr, Allah ist dein Rabb und er hat das bestimmt. Und deswegen ist es ein Mangel an deinem Iman, an Al-Qadr und sofern ein Mangel an deiner Zufriedenheit mit Allah. Und Allah ist dein Herr, also hast du einen Mangel an deinem Tawhid. Ja? Weil zum Tawhid-Glauben gehört eben der Tawhid al-Rububiyya, wie wir schon mehrmals angesprochen haben. Und damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam hilft uns, alhamdulillah, diesen Iman zu verwirklichen, er sagte, عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Er sagte, die Angelegenheit des Gläubigen ist wunderbar. Alles, was er tut, ist gut für ihn. Und dies gilt nur für den Gläubigen. Wenn ihn etwas Gutes, Erfreuliches trifft, ist er dankbar. Und so ist die Dankbarkeit ebenfalls gut für ihn. Und wenn ihn etwas Schlechtes trifft, ist er geduldig. Und dann ist ebenfalls die Geduld gut für ihn. Alhamdulillah. Gut, dann erwähnt der Autor rahmatullahi alayh einen weiteren Hadith und ich betone noch einmal, ihr seht, der Autor des Buches von At-Tawhid, Kitab At-Tawhid, erwähnt, sein ganzes Buch besteht eigentlich nur aus Ayat und Ahadith und Titel natürlich auch und also vier Sachen, Titel, dann Ayat, dann Hadithe und was man daraus lernt aus den Hadithen, ja. Er sagte, dass über Abu Huraira radiallahu anhu arda folgendes überliefert worden ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und diesen Hadith, den haben wir schon uns angeschaut, und deswegen brauchen wir also, dass der Hadith, also haben wir jetzt vorgezogen, sei eifrig in Bezug auf alles, was dir nutzt, und sei nicht und suche Hilfe bei Allah dabei und sei nicht faul und gib nicht auf, und wenn dich etwas Schlechtes trifft, dann sag nicht, hätte ich das und das was gemacht, dann wäre das und das passiert. Sondern sag, Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Das ist Allahs Bestimmung und was er will, tut er. فإن لو تفتح عمل الشيطان. Denn der Begriff لو, also hätte und wenn, diese Sätze da, es ist öffnen die Tore des Shaytan. Noch ein Wort? طيب. Dann hören wir uns den Adhan, dann nach Adhan noch ein paar Minuten weiter. طيب. Machen wir noch ein paar Minuten weiter. Und zwar bei diesem Hadith, den wir eben gerade erwähnt haben. Der Prophet sallallahu sagte, wasta'in billah, und suche Hilfe bei Allah. Hier ist es so, dass man, worauf hingewiesen wird, ist, dass man, wenn man ein Ziel vor Augen hat und das erreichen möchte, ein islamisches gutes Ziel, dann soll man Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bitten, dabei es zu erreichen, und nicht, denken, man kann es auf eigene Faust erreichen. Und man soll nicht zu schnell aufgeben und sagen, nein, ich fange erst gar nicht damit an. Also viele Leute, wenn sie ein Ziel vor Augen haben, zum Beispiel, viele sagen, ja, ich möchte gerne, viele sagen, ich möchte gerne Koran auswendig lernen, ich möchte gerne Arabisch lernen, ich möchte gerne arbeiten, um Hajj zu machen. So. Und die sehen das, diese Ziele, als viel zu groß an. Wenn sie wenigstens damit anfangen würden und dabei Allah um Hilfe bitten, dass er ihnen hilft, und dann nicht, faul sind und dann immer eifrig weitermachen, dann ist es wie Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist es wie die folgenden Stufen, gucken wir uns an. Die erste Stufe ist nämlich, dass man eifrig nach seinem Ziel strebt. Die zweite Stufe ist, dass man dann dabei Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bittet. Ja? Und die dritte Sache ist, dass man dann weitermacht, auch wenn es einem schwerfällt. Und dass man nicht zu sich selbst sagt, dass das Ziel ist für mich zu schwer und zu hoch, das werde ich niemals erreichen. Sondern, weil du ja Allah um Hilfe bittest, wenn Allah auf deiner Seite ist, auf wen wartest du dann noch? Und die vierte Sache ist dann, wenn dann etwas passiert, entgegen dem, was du gewünscht hast, dann hat das nichts mit deiner Handlung mehr zu tun. Weil du hast nach etwas Gutem gestrebt, hast Allah um Hilfe gebeten, also, dann wieso solltest du dann traurig sein? Dann ist es tatsächlich so, dass das, was danach passiert, dass wenn du dein Ziel nicht erreichst, dann ist es so, dass Allah es wollte und fertig. Und das ist der Moment, wo du dann eben sagst, Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Es ist Allahs Bestimmung und was er will, geschieht. Des Weiteren, liebe Geschwister, könnte man sich die folgende Frage stellen. Wir haben ja gesagt, es gibt fünf oder sechs verschiedene Fälle, wo man das Wort wenn und hätte verwenden kann. Was haltet ihr von folgendem Gespräch, was ich vorhin angesprochen habe? Und zwar Adam a.s. hat ja mit Musa diskutiert. Oder umgekehrt. Musa hat mit Adam diskutiert. Und er sagte zu ihm, لِمَاذَا أَخْرَجْتَنَا وَنَفْسَكَ مِنَ الْجَنَّةِ. Warum hast du dich selbst, warum hast du uns und dich selbst aus dem Paradies rausgebracht? Dann sagte Adam a.s. أَتَلُومُنِي عَلَى شَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. Willst du mich etwa tadeln für etwas, was Allah mir vorbestimmt hat? Und hier Adam a.s. begründet, ja, jetzt muss man aufhören, was man sagt, ja. Normalerweise, viele Leute lesen das und verstehen, Adam begründet seine Sünde, die er begangen hat, durch die Vorbestimmung Gottes. Und er sagt also, weil Gott hat das doch vorbestimmt, deswegen, wieso wirfst du mir vor, dass ich etwas getan habe, was Allah bestimmt hat? Ja? Hadith erstens einmal wird, ihr kennt ja eine Sekte im Islam, heißt Al-Qadariya, also was heißt Sekte, also das ist, wenn man nicht Al-Qadar glaubt, ist man natürlich kein Muslim mehr. Aber diese Sekte hat es leider gegeben. Und sie haben, was machen sie mit diesem Hadith? Ich meine, hier ist eindeutig, also Adam sagt, der Hadith ist sogar bei Bukhari, ja? Und bei Muslim sogar. Er sagte, Adam sagt, wieso wirfst du mir etwas vor, was ich gemacht habe, obwohl ich nur das gemacht habe, was Allah für mich schon bestimmt hat vorher, dass ich es tun werde. Was macht diese Sekte mit diesem Hadith? Ganz einfach, sie leugnen sie. Das ist die einfachste Möglichkeit. Okay? Das heißt, der Kuffer ist ja die einfachste Methode. Kuffer ist einfach, leugne das, was deinem Glauben stört. Dann hast du nichts mehr damit zu tun. Du sagst einfach, der Hadith kann nicht sein vom Propheten, also fertig, zack, hast du kein Problem mehr damit. Weil sonst wäre es so kompliziert, zu uminterpretieren und so. Aber da geht nichts zu uminterpretieren, weil er begründet es ja mit Al-Qadr. So. Aber ja, und die zweite Möglichkeit ist, also wirklich, dass man uminterpretiert, wie gesagt. Diese zwei Möglichkeiten gibt es bei den Ahlul Bid'a. Und Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, man darf mit Al-Qadr begründen, wenn es darum geht, dass man eine Katastrophe oder etwas Schlechtes, was einem passiert ist, rechtfertigen will. Und nicht die Sünde. Das heißt, Adam a.s. hat hier gesagt, was kann ich denn dafür, dass ich aus dem Paradies herausgegangen bin? Das ist etwas, was Gott für mich bestimmt hat. Das heißt, er begründet nicht seine Sünde, die er gemacht hat, dass er vom Baum gegessen hat, mit Al-Qadr, sondern er begründet das Hinausgehen aus dem Paradies, auf die Erde kommen, da hat er gesagt, das ist Gott bestimmt, das kannst du mir nicht vorwerfen. Du kannst mir zwar die Sünde vorwerfen, aber dass ich deswegen zur Erde muss und musste und meine Nachkommenschaft, das ist Gottes Bestimmung gewesen. Fertig. Ja? Das ist die bekannteste Erläuterung zu diesem Hadith. Und die dritte Erläuterung von Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, er sagte auch was ganz Interessantes. Er sagte, Adam hat zwar seine Sünde damit gerechtfertigt, aber nachdem er Tauba gemacht hat. Und das ist ein entscheidender Punkt. Weil die Leute, die sich begründen auf Al-Qadr, wenn sie eine Sünde begangen haben, sie wollen sich ja rechtfertigen, weiterhin bei dieser Sünde zu bleiben. Wie die Mushrikin haben gesagt, wenn Allah wollte, wenn der Alabama wollte, لو شاء الرحمن ما عبدناهم, hätten wir sie nicht angebetet, unsere falschen Götter. Das heißt, sie sind Mushrikin, sie wollen dabei bleiben, Schirk zu begehen. Aber Adam a.s., er hat eine Sünde begangen und hat Tauba gemacht. Das heißt, er wird nicht mehr zur Rechenschaft gezogen für die Sünde. Und dann begründet er das, was passiert ist, durch Al-Qadr. Und das ist ja wohl ein großer Unterschied, weil er rechtfertigt nicht sein weiteres Beharren auf der Sünde, sondern er rechtfertigt eben das, was geschehen ist, durch das, was Allah bestimmt hat. Und die Tauba gehört eben dazu. Ja? Möge Allah den Gelehrten dafür belohnen. Subhanakallah, hamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.